1914, 1918. Hier ruhen deutsche Soldaten. Ici repose des soldats allemands. Josef Jung, Vizefeldwebel, gefallen am 7.8.1916. Walter Arendt. Gustav Gutsche. August Kitz, Infanterist, gefallen am 25.05.1916. Matthias Wimmer, Infanterist, gefallen am 25.05.1916. Max Morgenstern, ein unbekannter deutscher Soldat. Zwei unbekannte deutsche Soldaten. Zwei unbekannte deutsche Soldaten. Josef Kunzelmann. Kurt Wanschek. Zwei unbekannte deutsche Soldaten. Zwei unbekannte deutsche Soldaten. Drei Männer im Feld von Ludwig Habich. Jäger, gefallen am 23.06.1916. Ein unbekannter deutscher Soldat. Aus der Regimentsgeschichte. Schomwald. Im Frieden mögen dort die Kinder des nahen Dorfes Orn Blumen und Beeren gepflückt und gesammelt haben. Blumen und Beeren gab es auch jetzt noch dort, aber ein Wald war es nicht mehr zu nennen. Wie eine einzige große Anklage gegen den Verwüster und Zerstörer Mensch sind alle diese Wälder um Verdun. August Kiekbusch. Frühling, holder blonder Knabe, kehrtest wieder bei uns ein, schufst mit deinem Zauberstabe frischen Lebens hellen Schein. Und ich seh die grünen Matten, ganz wie sonst in bunt getaucht, fühle Waldeswürzgen Schatten, rings von Frühlingsduft umhaucht. Den ganzen Herbst und Winter über war Vater schon unruhig und fahrig. Er wusste nicht recht, was er anfangen sollte, jedenfalls sah es so aus. Er rückte Möbel, wusch Gardinen, hängte Bilder um, die jahrelang ihren festen Platz an den Wänden gehabt hatten. Es war schwer, mit ihm darüber zu sprechen. Er wich aus, tat so, als verstünde er nicht. Einmal ging er ins Nebenzimmer, nahm sein Fotoalbum mit, das ein paar Tage lang auf dem Küchenschrank gelegen hatte. Da fiel ein Foto heraus und auf den Boden. Ich hob es auf, betrachtete es und plötzlich wusste ich, was ihn bewegte. Vater traf Vorbereitungen. Er ordnete, probte, plante. Was ihn umtrieb, auch draußen im Garten beim Fliederbusch, war zielgerichtet. Vor einem Jahr war ich mit ihm auf sein Schlachtfeld im Schomwald vor Verdun gefahren. Und nun erwartete er Erich Thiele, seinen Freund und Kompanieführer, um mit ihm eine zweite Reise zu unternehmen. Das waren zwei gute Gedanken von euch. Erstens, mir eine Karte von Verdun zu schreiben, an das Ludwig Senior und ich sehr intensive gemeinsame Erinnerungen haben. Wie habe ich August 17 dort um sein Leben gebankt? Zweitens, mir obendrein eine gemeinsame Fahrt dorthin im nächsten Frühjahr vorzuschlagen. Tausend Dank für beides. Ich greife mit beiden Händen zu und bitte, mir möglichst umgehend mitzuteilen, welche Tage ihr dafür ins Auge gefasst habt und wo wir dann voraussichtlich Quartier nehmen werden. Was die Gesundheit betrifft, so werde ich zurzeit mit weiblichen Hormonen gegen Krebsverdacht Prostata behandelt. Glaukom ist unter Kontrolle, Linsentrübung schreitet langsam fort. Herz und Lunge ohne Befund. Beine fit. Ich stand mitten in der Küche, hielt das Foto in der Hand. Vater lief im Wohnzimmer hin und her, kramte im Bücherschrank, stöberte in der obersten Schublade seines Schreibtischs, wühlte und kehrte das Unterste zu oberst, als kenne er sich nicht aus in seinen eigenen Sachen. Warum tat er sich so um? Suchte er etwas? Wonach fahndete er denn? Ich ging in die Wohnstube hinüber, und da stand er, schüttelte den Kopf. Das Zimmer war hell und sauber, fahlweiß von der Morgensonne, die durch das Giebelfenster schien. Ich reichte ihm das Foto, das ich vom Boden aufgehoben hatte. Er nahm es in die Hand und warf einen Blick darauf. Da ist es ja. Ja, da ist es. Ich dachte schon, es sei mir verloren gegangen. Hängt denn so viel dran? Oh je, je, je, dieses Bild. Ist es dir lästig, wenn wir davon sprechen? Schwätz nicht so viel, jetzt ist es ja wieder da. Dieses kleine gelbe Foto. Es zeigt drei Männer im zerschossenen Eingang eines Unterstands. Mein Vater, hell beleuchtet im Vordergrund, steht aufrecht zwischen einer schräg gegen die Grabenwand gelehnten Lattentür und einer Zeltplane, über die zwei Gasmaskenbehälter an Riemen aufgehängt sind. Vater, 20-jährig, ernst und streng, trägt seine Feldhose mit Hosenträgern über dem Hemd. Seine rechte Hand steckt in der Hosentasche, seine linke liegt hinter dem Rücken. Unter der einen Hosenträgerschnalle blitzt die Kette seiner Sackuhr, die er zur Konfirmation geschenkt bekommen hatte. Ein unbekannter deutscher Soldat. Vater ist rechts gescheitelt und eine weiche Haarwelle liegt hoch in seiner Stirn. Hinter der Lattentür, von schweren Schatten umrahmt, sitzt Erich Thiele an einem kleinen Tisch. Der Schirm seiner Offiziersmütze reflektiert das einfallende Licht, das auch auf die Tischplatte fällt, auf der Papiere liegen. Die linke Hand Thieles mit breiter Armbanduhr und die rechte mit dem Federhalter. Am äußersten Bildrand, nur von schmalem Lichtfeld erhellt, zeigt sich der Kopf eines dritten Mannes, oben von der Feldmütze, unten vom hochgeschlossenen Uniformrock begrenzt. Ein unbekannter deutscher Soldat. Das sind drei Männer im Feld. Für einen Augenblick gemeinsam auf die fotografische Platte gebannt. Junge, quicklebendige Frontsoldaten, jeder ein Leben für sich. Keine Opfergänger, keine Gespenster vom toten Mann. Jeder hat seinen eigenen Kopf, sein eigenes Gesicht, seinen eigenen Blick. Andreas Daum. Der Erich. Jakob. Der hat dieses Bild eigenhändig fotografiert und ist selbst auf dem Bild mit drauf. Das hat er mit dem Selbstauslöser gemacht. Der hatte damals schon einen Selbstauslöser. Das war im August 17. Links, das ist Gefechtsordonnanzfliege. Rechts, das bin ich. Und in der Mitte sitzt Erich Thiele am Tisch. Was hat er hinten auf das Bild geschrieben? Noch ist es gemütlich in der Zwischenstellung innerhalb des Schomwaldes vor meinem Unterstand. Das ist wirklich großartig. Und ich bin dir und deinem Sohn von Herzen dankbar, dass ihr mir die Möglichkeit gibt, meinem schon lange vergebens gehegten Wunsch, die Stätten unseres Engagements im Ersten Weltkrieg wiederzusehen, zur Erfüllung verhelfen wollt. Dieser Dank gilt auch für das freundliche Angebot, mir für die Tage, die die Expedition in Anspruch nimmt, Unterkunft in deinem Hause zu gewähren. Amüsiert habe ich mich über das herrliche Deutsch, das die Franzosen in ihrem gedruckten Text auf der Ansichtskarte von Fort Douaumont verwendet haben. Aber immerhin, es ist aller Ehren wert, dass die Feindhaltung restlos aufgegeben ist. die verständlichen Ressentiments abgebaut sind. Das erinnert mich schmerzlich an den Augenblick, als wir Mai 16 beim Eindringen in den feindlichen Graben mit einem flehenden Kamerad, Kamerad begrüßt wurden. Mein stenografiertes Kriegstagebuch vom August 17 werde ich auch mitbringen. Ebenso die Grabenkarte von damals. Und du, vergiss nicht, in der Regimentsgeschichte nachzulesen, was uns in jenem Sommer geschah. Friedrich. Aus der Regimentsgeschichte. Gewaltige Klötze ragen eindruckgebietend aus den Schluchten empor. Die Träger der Festungswerke der Nordfront von Verdun. Halb rechts bei Chambrette fern, die verhasste Höhe 378. Der feindliche Hauptbeobachtungspunkt. Von wo aus unsere vordere Stellung eingesehen werden konnte. Ein bitteres Gefühl war es, tagtäglich diese Stätten vor Augen zu haben, die wir nicht unser nannten. Gustav Michelier, Hermann Rohne. Vater setzte sich auf einen Stuhl, schlug sein Fotoalbum auf, nahm die Lupe aus der Schublade. Und wieder sah ich mit ihm die immer gleichen, längst gelb gewordenen Postkartenfotos. Ich sah ihn als Rekrut vor dem Sandsteinsockel der Kaserne, vor der Flusskieselwand des Exerzierplatzes der 174er in Vorbach. Ich sah ihn mit seinem Vater, mit seinem Bruder, mit Vater und Bruder, alle in Uniform und Feldmütze vor der gemalten Kulisse des Fotografen Schery, sah die Osterbilder von Gérouville und La Ferté, sah ihn vor dem Küchenzelt, sah Thiele vor dem Offizierszelt im Waldlager von Vitarville, sah seinen Onkel Wilhelm als Fahnenträger des Infanterieregiments 70 durch die Straßen Saarbrückens in den Krieg ziehen, sah seinen Onkel Julius, der vor dem Kriege Gendarm in Wohlmünster in Lothringen gewesen war, als Bataillonstambour der 138er in Dieuze. Zwei unbekannte deutsche Soldaten. Die Marschmusik. Die Marschmusik und der Rhythmus, das hat mich immer begeistert. Schon als kleiner Junge habe ich an der Straße gestanden, wenn die Bergkapelle oder die Feuerwehrkapelle vorbeimarschiert ist und hat einen Marsch gespielt. Ja, der Rhythmus hat mir immer gut gefallen. Unser Parademarsch, das war der Radetzky-Marsch, ein schöner Marsch. Immerhin komponiert von Johann Strauss. Und der Yorkshire-Marsch, den hat Beethoven komponiert. Der war sich nicht zu schade, einen Marsch zu komponieren. Und mein Onkel Julius, der hat mir die Marschmusik am besten beigebracht. Der war Bataillonstambour bei den 138ern auf dem Kleberplatz in Straßburg, wo er jeden Tag die Wachparade aufgezogen hat. Das war ein Soldat aus dem FF, mein Onkel Julius. Da sitzt Onkel Julius im Jahre 1906 genau in der Mitte seines Spielmannszugs. 8 Spielleute links, 8 Spielleute rechts von ihm, 3 Trommeln links, 3 Trommeln rechts, in der Mitte 2 Trommeln mit dem Tamburstab, die Trommeln zu Pyramiden aufeinandergesetzt, die Schlägel gekreuzt, die Hörner auf die Trichter gestellt, Trommler und Pfeifer mit Pickelhauben und Schwalbennestern, alle den Blick starr auf den Fotografen gerichtet. Das ist er mit seinen Spielleuten. Der eine hier ist Gefreiter, die anderen alle nicht, das kann man genau sehen. Der hat nämlich am Hals 2 Gefreitenknöpfe. Und Onkel Julius sitzt da am Tisch. Und der Soldat, der hinter ihm steht, dem sein oberster Knopf sitzt genau auf der Helmspitze von dem Helm meines Onkels. So was Akkurates. So was gibt's nur einmal. Gefallen am 16. 1916. Jetzt ist es bald soweit. Leider hat sich trotz meines im ganzen Jahr noch zufriedenstellenden Allgemeinbefindens manches zum Schlechten verändert. An der Prostata haben sich Krebszellen gebildet, die sich zwar nicht vermehren, aber sicherheitshalber mit weiblichen Hormonen in Pillenform bekämpft werden. Außerdem hat sich mein Gesichtsfeld im Zusammenhang mit Glaukom und Katarakta so verengt, dass ich zu genauerer Untersuchung in einer Augenklinik gehen werde, auf ein paar Tage. Hoffentlich wirkt sich das alles nicht nachteilig auf unsere Reisepläne aus. Der Termin passt mir an sich sehr gut. Aber da ich einerseits mit meinem Seniorenpass A auf die Tage Dienstag bis Donnerstag angewiesen bin, andererseits infolge meiner Blaseninkontinenz keine lange Bahnreise machen kann, bleibt nur folgendes Schema übrig. Dienstag, 15.05. Hamburg-Frankfurt, wo ich bei meinem dritten Sohn übernachte. Mittwoch, 16.05. Frankfurt-Saarbrücken, voraussichtlich an 19.27 Uhr. Dann müsste ich euch aber bis Dienstag, 22.05. auf der Pelle sitzen. Ist das möglich? Erich Thiele, als gedienter Frontoffizier, hatte das Unternehmen bis ins Einzelne geplant. Vater, als alte Gefechtsordonnanz, setzte die Befehle um. Ich holte den Wagen aus der Garage, legte eine Wolldecke auf den hinteren Sitz, ließ Benzin nachfüllen, den Reifendruck messen, den Keilriemen erneuern. Mit einem Schlag war ich in eine feldmarschmäßige Operation geraten. Wir fuhren zum Bahnhof, der Zug lief ein, Erich Thiele stieg aus. Er schritt auf uns zu. Er trug einen Koffer und eine Kartentasche. Ich schaute ihn an. Ich amüsierte mich. Er lächelte. Er war noch kleiner gewachsen als Vater und ich. Es verging nur ein Augenblick, dann lagen sich die beiden Männer in den Armen. Ich hatte nie in meinem Leben zuvor Vater jemanden küssen gesehen. Ich weiß auch nicht, ob Vater Erich Thiele geküsst hat. Ich sah, wie zwei Männer von Mitte 80 ihre Wangen aneinander gepresst auf dem Bahnsteig standen und sich in den Armen hielten. Erich Thiele nahm seine Hände von der Schulter meines Vaters, streckte sie aus, reichte sie ihm hin. Er war der Gott Mars und Vater war Eros. Ich packte die Koffer in den Wagen, wir stiegen ein und fuhren nach Sulzbach. Vater schloss die Haustür auf, wir traten in die Diele, traten in die Küche, traten in die Wohnstube und unversehens schlug uns ein wilder Geruch von Üppigkeit und Schwüle entgegen, süß und betäubend, ein beklemmender Duft, ein balsamischer Atem. Füllige Fliedersträuße prangten in allen Vasen. Es schwoll von Blüten, strotzte von Farben. Auf dem Wohnzimmertisch stand die blau-weiße Porzellanvase mit Flieder. Auf dem Bücherbord stand die braun-rote Keramikvase mit Flieder. Auf der Nähmaschine stand die dicke Bleikristallvase mit Flieder. Flieder glänzte von der Fensterbank, Flieder gleiste vom Fernsehapparat, Flieder schillerte vom Rauchtisch. Vater ließ Erich Thiele den Vortritt in sein schäumendes Fliederparadies. Zum ersten Mal sah ich Vater von Blumen umgeben, von Blüten umrauscht. Hör wie sonst auf allen Steigen, wie die kleinen Vögelein munter zwitschern auf den Zweigen ihre Liebesmelodien. Strahlend liegt die Maiensonne ganz wie sonst auf grüner Flur, ganz wie sonst in Liebeswonne jauchzt und jubelt die Natur. Am nächsten Morgen erwachte ich in aller Frühe, sprang aus dem Bett, kochte Eier ab, schmierte Leberwurstbrote, füllte heißen Kaffee in die Thermosflasche. Wir trafen uns pünktlich um 6.30 Uhr, verglichen unsere Uhren. Erich Thiele trug ein Fliedersträußchen im Jackenrevers. Er wollte sein Schlachtfeld vom Mai 1916 sehen. Also durchquerten wir rasch die Voivre-Ebene, stiegen über den Kamm des Argonnerwaldes und bogen vor Les Ilettes in nördlicher Richtung von der Autobahn ab, verfolgten die Haute Chevauchée, einen Forstweg westlich der Höhe von Vauquois, der beim Unterstand des Kronprinzen auf die D38 stößt, die nach wenigen Kilometern nach Varennes hineinführt. Noch waren die Ulmen fast kahl, die Kugeln der Misteln hingen wie Papageiennester in den Ästen, fahle Kühe weideten im zerwühlten Gelände, neigten die Köpfe, standen still, gingen bedächtig um alte Minenlöcher und Granattrichter herum. Vor Varennes saß ein Habicht auf einem Pfahl und reckte den Schnabel gegen den Hahn auf dem Kirchturm. Auf dem toten Mann stiegen wir aus. Wilhelm Kurschildgen. Ein Denkmal? Schrader. Ja, der Tod. Er ist aus grauem Sandstein gehauen. Er trägt die Fahne in der Faust, einen Umhang über die Schulter geschlungen. Gibt es eine Inschrift? Il n'ont pas passé. Oh Gott, ja. Wir sind nicht durchgekommen. Hier hatten wir die horizontblauen Mäntel zum Greifen nah, die bärtigen Gesichter direkt vor Augen. Ja, hier hatten wir getötet. Mit dem Bajonett, mit dem Spaten, mit den Händen. Was sagen Sie jetzt? Was soll ich sagen? Wanderer, kommst du nach Sparta? Er springt in die überwachsenen Gräben, klettert von Loch zu Loch wie damals von Trichter zu Trichter. Er kann nichts sehen, seine Augen sind trüb und tot. Doch mit den Füßen tastet er nach jeder Erdscholle, nach jedem Rasenstück, nach jeder Krume, auf die er damals getreten war. Rund um die Kuppe wachsen ein paar ärmliche Kiefern. Es steckt Stahl in der Erde, mehr Stahl als Blut. In einer Mülltonne liegt eine leere Dose Gänseleberpastete, am Berghang eine regendurchweichte Ausgabe von Paris Match. Vater schaut nicht nach Erich Thiele, er hat sich nicht von der Stelle gerührt, er steht da mit eingefallenen Wangen, zuckenden Schläfen, die Lippen aufeinander gepresst. Er hebt die Arme, kehrt die Handflächen nach außen, betrachtet seine Finger. Und wieder fahren wir, rollen über das Pflaster von Chatoncourt, überqueren den Gänserücken, streifen den Wald von Forges, linker Hand unentwegt flankiert von Kreuzen und Gräberstätten. Was sieht man auf der anderen Seite des Flusses? Ich sehe Samonieu. Samonieu. Da sind wir stecken geblieben und keinen Schritt mehr vorangekommen. Ich sehe Brabant. Brabant. Da lagen wir noch in Kaninchenlöchern. Ich sehe Consenvoix. Consenvoix. Da bekamen wir den Argonnenknüppel in die Hand. Jetzt sind wir bald auf der Maasbrücke. Gut. Von hier aus ist es nicht mehr weit. Wir fuhren über die Maas, durch den Wald von Consenvoix nach Danvilliers, durch den Rabenwald nach Villers-les-Mangiennes. Das Dörfchen lag in der Mittagssonne. Über den kleinen Marktplatz huschte eine Katze, verharrte einen Augenblick, sprang in ein offenes Kellerfenster. Kein Mensch war auf der Straße zu sehen. Es gab nur graue Hauswände, blaue Wäsche auf einer Leine, einen Stapel bunter Limonadenkästen vor einem Krämerladen. Aus der Regimentsgeschichte. Der prächtige rheinische Ersatz des Sommers 1916 lag begraben im öden Trichtergelände bei Belois und Estrée, bei Ablancourt und Pressoir. Nur wenige dieser nach Ausbildung wie Gesinnung gleich vortrefflichen Leute waren dem Regiment noch verblieben. Und der frisch eingetroffene Ersatz war noch nicht eingelebt. Dann aber, an der Chaussee nach Saint-Laurent, sahen wir die Obstgärten und die Weißdornhecken, den Flieder und die Rosen. Wir hielten am Straßenrand an, stiegen aus, schauten zurück. Es blühten Flieder und Rosen in den Gärten von Villiers-les-Mangiennes. War es Flieder aus Plastik? Waren es Rosen aus Wachs? Mir fiel ein Gedicht ein, ein französisches Gedicht, berauschend ins Deutsche übersetzt. Es sprach davon, dass Flieder und Rosen den Weg der Versprengten begrenzten, dass aber der Feind weit eingedrungen sei, sich im Dunkeln ausruhe und seine Waffen schweigen lasse, dass Paris sich ergeben und der Dichter seine beiden Liebsten verloren habe. Flieder in Flandern, ruft er aus, Rosen in Anjou, ihr Sträuße des Rückzugs. Ich erinnerte mich, dass es ein Gedicht von Aragon war und dass mir von ihm eine verschwenderische Melodie im Ohr geblieben war, und ich erzählte es Vater und Erich Thiele. Oh ja, die Blumen im Krieg, die Gedichte im Krieg. Überhaupt die Poesie, was hat sie im Krieg zu suchen? Und trotz allem, hier in Villiers habe ich im Mai 1917 Blumen gepflückt und auch ein Gedicht geschrieben. Ein paar Tage bevor wir ins Waldlager von Vittarville verlegt wurden, von wo aus wir dann östlich Beaumont ablösten und die vordere Stellung im Schomwald bezogen. Es waren Blumen für Hauptmann von dem Hagen, unserem Regimentsadjutanten. Er schied aus unserem Regiment aus und wurde zum Divisionsstab versetzt. Wir haben ihn und sein Auto beim Abschied unter Blumen begraben. Vater stand am Chausseerand und bleckte die Zähne. Es war kein Grinsen, es war kein Lächeln. Er fuhr sich mit der Hand über den Mund, von oben nach unten, und hörte Erich Thiele zu, wie dieser von Blumen und einem Gedicht erzählte. Thiele rückte die Kartentasche, die an langem Riemen über seine Schulter hing, auf den Bauch, nahm ein Buch in Quartformat heraus, schlug es auf, blätterte in den Papieren, schob dann seine Brille in die Stirn und brachte das Buch ganz nahe an seine Augen heran. Ganz wie sonst, die ewig alte, ewig junge bleibt sich treu, schaffet, dass sie sich erhalte, dass sie ständig werde neu. Dann hielt er inne, schloss das Buch, ließ aber einen Finger zwischen den Seiten stecken und schaute auf die Gärten von Villiers-les-Mangiennes. Mein Vater ging ein paar Schritte auf der Chaussee auf und ab, spazierte zum Dorfrand hinüber und blickte dem Wasser des Bachs nach, der dort durch die Wiesen fließt. Er hob den Kopf, als wollte er die Kirchturmspitze von Mangiennes anpeilen und darüber hinweg einen Punkt in der Landschaft bestimmen. Doch dann schaute er rechts daran vorbei, er lächelte, er hatte etwas anderes im Sinn. Nach 2 Minuten kehrte er zum Wagen zurück, nahm das Fernglas aus der Hülle, stellte die Schärfe ein und suchte den südlichen Horizont ab, genau in der Richtung, in der das Verlockende liegen musste, das ihm das Lächeln abgezwungen hatte. Über der Côte de Romagne schwebte eine dicke graue Wolke. Vater senkte die Gläser auf die Hügellinie. Aber er fand wohl nicht, was er suchte. Er setzte das Glas ab und steckte es wieder ins Futteral. Oh, die Blumen im Mai. Sie erinnern sich gut. Ich werde es nie vergessen. Es war alles wie sonst. Und doch nicht wie sonst. Erich Thiele schlug das Buch wieder auf, wo der Finger zwischen den Blättern steckte, schob seine Brille wieder hinauf in die Stirn und suchte ein paar weitere Strophen aus seinem langen Frühjahrsgedicht. Ganz wie sonst? Hörst du das Grollen? Grausen Donner einer Schlacht, die sich achten, lieben sollen, Held des Hasses, finstere Nacht. Wo die Welt sonst Frühlingsdüfte wundersüß und hold erfüllt, hält der Hauch der Totengrüfte, Blut und Brandrauch sie umhüllt. Wunde Erde, grause Saaten gab dir diese Frühlingszeit. Unter krachenden Granaten starb dir deine Fruchtbarkeit. Thank you. Wir standen um den Wagen herum, schauten und horchten. Wonach hatte Vater gesucht? Worauf hatte Erich Thiele gelauscht? Sah Vater etwas Begehrenswertes, für das ich blind war? Hörte Erich Thiele das Krachen, das Grollen, den Donner, für den ich taub war? Ha, sagte Vater, damals trug Erich Thiele ein Monokel, der konnte das Allerkleinste auf der Karte erkennen. Erich Thiele sagte, und du hörtest schon die Schrapnells krachen, bevor sie explodiert waren. Vater lachte nicht und auch Erich Thiele verzog keine Miene. Sie legten sich gegenseitig die Hände auf den Unterarm und nickten mit dem Kopf. In der rechten hielt Vater sein Fernglas, Erich Thiele sein Tagebuch. Was der eine sah, brauchte der andere nicht zu hören. Was der andere hörte, brauchte der eine nicht zu sehen. Gefallen am 5.8.1916. Alois Kaltenbach, Landsturmmann, gefallen am 8.3.1916. Paul Bach, Oberjäger, gefallen am 8.6.1916. Georg Schäfer, Jäger, gefallen am 12.6.1916. Wir stiegen ein und fuhren Richtung Romagne-sous-les-Côtes. Zwischen Romagne und Azan stiegen wir auf einer Strecke von nur 5 Kilometern dreimal aus. Dreimal spazierten wir die sanften Hänge deutscher Soldatenfriedhöfe hinauf, dreimal schritten wir die Gräberreihen ab, dreimal zogen Vater und Erich Thiele ihre Mützen und standen vor den Kreuzen still. Wir lasen die Namen Wilhelm, Heinrich, Friedrich, lasen Josef, Jakob, Julius, aber dann lasen wir auch Siegfried, Siegmund, Sieghard, lasen Siegbert, Siegmar, Siegwart, lasen Siegrich, Siegwald, Siegwolf. Doch kein Sieg hatte die Träger dieser Namen berauscht, kein Sieg sie errettet. Ihre Knochen waren in lehmgelber Erde gefault und alle lagen sie nun unter den Eisenkreuzen und den Steinen mit dem Davidsstern. Menschheit, deine Besten sanken durch dich selbst und deinen Wahn. Kann dir je die Zukunft danken, was du heute hast getan? Willst du endlich nicht beginnen, was die Not der Stunde heischt? Komm zu sinnen, ehe du ganz dich hast zerfleischt, ehe sich noch ganz vernichtet deiner besten junge Kraft und vom Männermord gelichtet, hohl in 1000 Lücken klafft. Noch würde ihnen eine Schonzeit bleiben, bevor ihnen die Kugeln wieder um die Ohren flogen. Noch hätten sie Zeit gehabt, zu sinnen zu kommen. Ja, was wäre das gewesen, wenn alle auf einen Schlag, hüben wie drüben, die Waffen streckten? Würde dann der Friede gewonnen sein? Das fragten sie, und sie hatten es im nächsten Augenblick wieder vergessen. Als sie Ende Juli für einige Tage bloß aus der Zwischenstellung im Schomwald in die Nähe von Romagne zurückgezogen wurden, war es zu spät. Da waren sie wieder zu Grabenfüchsen geworden, zu Wühlratten geschrumpft, zu Maulwürfen verkommen, waren blind und taub wie zuvor. Dann kamen die Ruhetage von Romagne. Franz Wagenblast, Musketier, gefallen am 7.5.1916. Ein unbekannter deutscher Soldat. Ein Ein Foto zeigt Erich Thiele mit Feldwebelleutnant Kaschner vor ihrem Quartier. Einer Holzbude in rustikaler Lattenkonstruktion. Beide haben ihre Jacken aufgeknöpft, ihre Koppel abgelegt. Kaschner hat seine rechte in die Hosentasche gesteckt. In der linken hält er eine Zigarre. Er ist Barhaupt und seine Glatze glänzt im Sonnenlicht. Thiele trägt einen Damenstrohhut mit breitem Rand. Er hat die Hände in die Hüften gestützt. Er lächelt, doch seine Augen liegen im Schatten, den der Florentinerhut über die obere Gesichtshälfte wirft. Und man sieht nicht, ob er seinen Monokel trägt. Spaß muss sein, hatte Erich Thiele auf die Rückseite des Fotos geschrieben. Ja, Spaß musste wohl sein. Und mehr als nur Spaß. Vor dem Himmelfahrtskommando kam die Henkersmahlzeit, die Galgenfrist weckte den Galgenhumor, im Mummenschanz und Butenzauber schäumte das Herzblut des armen Simplicius Simplicissimus über. Erich Thiele hatte sein Tagebuch auf die Motorhaube des Autos gelegt. Vater zog sein orangefarbenes Notizbuch aus der Tasche. Etappengeschichten. Episoden aus dem Hinterland. An einem Sommertag 1917. In der Marketenderei in Montmédy soll es Brauchbares zu kaufen geben. Wir lagen zurzeit im Schmiedeckellager in Ruhe. Der Kompanieführer schickte mich auf die Reise dorthin. Mit der Feldbahn natürlich. Ich schlenderte durch die Stadt und traf endlich die Marketenderin. Das Einzige, das an diesem Tage feil war, waren Waschmittel, also dann Seifenpulver. Übermäßig viel gab es auch nicht. Ich packte das Gekaufte in meinen Rucksack und machte mich auf den Weg zum Feldbahnhof. Im Schmiedeckellager angekommen, öffnete ich vor meinem Kompanieführer den Rucksack. Oh Schreck! Das Seifenpulver in dürftiger Verpackung hatte sich zum größten Teil aufgelöst. Während des Fußweges und der Feldbahnfahrt brannte mir die Sonne unaufhörlich auf den Rücken. Mein Uniformrock und der Rucksack durchgeschwitzt waren die Ursache dieses Missgeschicks. Verärgerung auf beiden Seiten. Er, kaum etwas vom Einkauf und dazu das Geld umsonst ausgegeben. Ich, wortlos. Das war die Ruhe vor dem Sturm, die ich dazu benutzte, um anhand eines heiteren Bierabends mit den Unteroffizieren und einer Kaffeestunde mit den Gefreiten außerhalb des Dienstverhältnisses die menschliche Beziehung in den Vordergrund zu rücken. Schmiedeckellager, 24. Juli 1917. Der Kompanieführer gibt einen Bierabend für die Unteroffiziere der Kompanie. Pünktlich wie immer betritt er die Baracke. Alle waren anwesend. Der Zepfer stand am Fass. Ich hatte die Versorgung der Herren zu übernehmen. Was machen Sie hier? Feldwebel Schimpf hat mich kommandiert, war meine Antwort. Wie mir schien, war es ihm nicht recht, dass der Etatsmäßige mich zu dieser Arbeit befahl, ohne ihn zu befragen. Der Abend verlief, wie es sich gehörte, und ich hatte dabei die Durstigen mit den mit Bier gefüllten Henkelgläsern reichlich versorgt. Aus der Regimentsgeschichte. So waren Juni und ein großer Teil des Juli unter allerseits eifriger Arbeit vergangen. Manche Erdbeerbowle hatte der Schomwald geliefert, wenigstens die Erdbeeren dazu. Und Max, der Regimentshund, kannte von der tüchtigen Begleitung seines unermüdlichen Herrn und Gebieters her die Stellung bald in- und auswendig. Besonders die Unterstände, in die er beim ersten Knall erschrocken und verängstigt zu flitzen pflegte, als sich die Front nördlich Verdun zu rühren begann. Franz Stumjorts, Musketier, befallen am 28.8. Hatte ich schon gleich von Anfang an 45 Mann in meinem besonders tiefen und geräumigen Unterstand beherbergt, so war es nach 6 Tagen fortwährender Beschießung fast die ganze Kompanie, die hier unterkam. Da es jedoch genügend Feuerpausen gab und wir in der zweiten Nachthälfte gewöhnlich Ruhe hatten, war die Stimmung in meiner Behausung nicht schlecht. Wir vertrieben uns die Zeit und die Angst mit Singen und ich konnte meine Vorleserrolle auch hier unten weiterspielen. Gesegnet sei Reklam. Erst am 6. Tage wurden wir ab 12 Uhr einem 9-stündigen Dauerfeuer ausgesetzt, in dem wir die Vorbereitung des darauf folgenden Angriffs vermuteten. Aber genug der schönen Geschichten, jetzt wird es Zeit, dass wir nach vorne kommen. Wir verstauten Vaters Fernglas und Thieles Tagebuch auf dem Rücksitz. Vater setzte sich daneben. Thiele nahm Platz neben mir auf dem Beifahrersitz. Wir verließen Asan und erreichten Orn am frühen Nachmittag. Die Sonne war herausgekommen, aber wir konnten sie nicht sehen. Schomwald, Vosswald, Pfefferrücken und Höhe 378 türmten sich hintereinander auf wie Kulissen in einem Stück, dessen Schauplätze jeder kennt. Wieder fuhr ich in die Orneschlucht ein, sah die überwachsenen Trümmer, den Torso der Kirche, den Schutt der Mauern. Wieder drohte rechter Hand das Gestrüpp der Anwand, gähnte linker Hand der Schilfgraben der Ornequelle. Ich schaute und lauschte, ich gab Acht auf jeden Winkel und erschrak vor jedem Geräusch. Es war anstrengend und schmerzhaft. Ich wünschte mir, ich könnte endlich sehen und lernen, hören und lernen, was nur Vater und Erich Thiele sahen und hörten, was sie wussten und nicht preisgaben. Konnten sie es nicht oder wollten sie es nicht? Der Forstweg weitete sich ein wenig, der Wald trat zurück, wir hielten an. Gefallen am 12.07.1916. Linker Hand, gegen den Schomwald, türmt sich ein Steinbruch auf, weißer Fels, von Wurzeln zersprengt, in Kanten gebrochen. Erich Thiele kramte in seiner Kartentasche, zog ein Stück Papier daraus hervor, faltete es auseinander und hielt es sich dicht vor die Augen. Die Grabenkarte. Erich hat die Grabenkarte mitgebracht. Waren wir per Du? Oh je, was habe ich jetzt in der Aufregung gesagt? Ich wollte dir das Du immer schon anbieten, aber ich habe mich nie getraut. Eines Tages haben wir es einfach geschrieben und jetzt haben wir es zum ersten Mal gesagt. Er ließ die Augen nicht von der Karte, legte sie auf die Motorhaube, drehte sie, schob sie hin und her, dann nahm er sie wieder auf und wir kletterten den Pfad empor, der sich neben dem Kalkfels im Niederholz verliert. Nach einer Weile hielt Thiele an und konsultierte von neuem die Karte. Sie haben relativ kurze Beine, Ihr Schritt misst im höchsten Falle 80 Zentimeter. Machen Sie bitte 100 Schritte und sagen Sie mir, was Sie sehen. Ich machte 100 Schritte in den Niederwald hinauf, stieß plötzlich an eine Erdmulde, der ein kleiner Wall vorgewölbt war. Hier ist ein Graben, sagte ich. Vater und Thiele kamen heran, sie scharrten mit den Schuhen im Laub, brachen Zweige von den Krüppelbäumen. Dazwischengraben. Machen Sie 30 Schritte nach links, dann stoßen Sie wieder an einen Graben. Kehren sich nach rechts, nehmen all ihre Kraft und Mut zusammen und gehen genau 325 Schritte geradeaus, dann stoßen sie an die vordere Stellung. Ich wandte mich nach links und schritt aus, wandte mich nach rechts und schritt aus, Zweige schlugen mir ins Gesicht, Zweige hakten sich an meiner Jacke fest. Ich blieb stehen und hörte, wie die Männer hinter mir herkeuchten. Erich Thiele breitete die Karte auf einem Baumstumpf auseinander. Ich sah ein Gewirr von Linien auf dem Papier, Knicke und Kurven, Zickzack und Meanderbänder. Ich las Sommerweg, Orneschlucht, Steinbruch. Ich las 22 Auftritte für 70 Mann, 20 Auftritte für 65 Mann. Ich sah eine gekreuzte Linie, das war der Stacheldrahtverhau, sah Ziffern 1,5, 1,7, 1,9. Das waren die Tiefenabmessungen der Gräben. Sah kleine Quadrate mit Spitzfähnchen, das waren Unterstände und Maschinengewehrstellungen. Ich war Hohenzollernweg gelaufen, wie Vater damals im August 1917. Jetzt würden wir Leitzweg, Wagnerweg, Pfeiferweg gehen oder würden wir nach dem Wohkreuz vordringen in die alten Sappen, wo zerdrückte Brustkörbe in den Erdschollen stecken und zerschossene Schädel unter den Pilzen liegen. Ja, hier lebten wir. Das war unser Leben. Hier lebten wir. Sehen Sie selbst, nicht das Töten war es, das wir gemeinsam tun mussten und das uns zu Komplizen machte. Nein, es war das Leben miteinander, das gemeinsame Leben, Tag und Nacht in den Gräben. Immer in äußerster Anspannung, immer in Gefahr, immer in Todesangst. Er zog ein Foto aus der Kartentasche. Im Schomwald, Blick feindwärts aus der Zwischenstellung. Er hatte es am 10. Juni 1917 geknipst. Es ist ein Schreckbild, eine grausige Illustration. Ich hielt es in der Hand. Vater schaute darauf, länger als er sonst Fotografien betrachtete. Eine Gänsehaut überzog seinen Unterarm. Er rührte sich nicht, biss die Zähne aufeinander. Wenn er gestochen worden wäre, es wäre kein Tropfen Blut geflossen. Als das Regiment im Sommer in die Stellungen einrückte, gab es keine Erdbeeren in den Schluchten, keine Gänseblümchen auf den Hügeln. In breiten Granattrichtern stand das Regenwasser, zerschossene Stahlhelme, zerbrochene Schanzspaten, Blechbüchsen, Rockfetzen, Geschosskörbe hingen im Geröll der Trichterwände. So haben wir den Schurmwald gesehen, als wir im Juni zum ersten Mal in die Gräben kamen. Als wir im Ende August wieder den Rücken kehrten, war der ganze Müll und Schutt wieder und wieder umgewühlt, in Stücke zerrissen, zu Brei geschrotet. Und als dann die Franzosen herüberkamen, überzog die Gräben nur noch Rauch und Qualm. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Er erinnerte sich an die Henkelgläser beim Bierabend, an den Waschpulverschaum in seinem Rucksack, an Läuseknacken, an Mundharmonikaklänge. Die Bierkrüge wuchsen sich in seinem Kopf zu gigantischen Römern aus, aus denen Mars und Hephaistos Blut und glühendes Eisen tranken. Der Seifenschaum kochte und schwoll an wie der süße Brei im Märchen und kochte fort und schwoll immerzu und stieg und floss in die Gräben und kochte dort weiter fort und schwoll immer mehr an, überschwemmte die Schlucht und kroch über die Hügel und stieg bis zum Himmel auf und war am Ende ein luftiges Gewölk, in dem ein Orchester zu spielen begann, atonal und ohrenzerreißend. Das Knattern der Maschinengewehre war das Knacken der Läuse. Nur waren die Läuse jetzt fett wie Ochsen und es knackte, als ob Knochen splitterten. Das Heulen der Schrapnells war der Klang der Harmonikas. Die hatten sich in Orgeln verwandelt mit Pfeifen so dick wie Mörser und Haubitzenrohre und es dröhnte, als ob Glocken zerspringen. Wie viel kann der Mensch ertragen? Muss man vergessen, wenn man überleben will? Hatte Vater sein Gedächtnis verloren? Oder hat er, um sich zu retten, die Augenblicke des Wohlgefühls zu himmlischen Ewigkeiten gedehnt und dabei sind ihm die Tage des Entsetzens zu Schrecksekunden geschrumpft? Nein, nein, das ist nur die Disziplin. Jeder, der bei so einer Einheit ist, egal ob in der Schule, ob bei einem Verein oder beim Militär, überall, wo mehrere Leute zusammen sind, muss Ordnung und Disziplin halten. Und wo keine Disziplin herrscht, ist es faul. Disziplin gehört dazu. Wenn jeder machen könnte, was er will, wo kämen wir dahin? Ordnung, Disziplin und Gehorsam, das gehört sich eben in der Familie und wenn man draußen im Leben steht. Und so war das auch im Feld. Das hat alles nichts zu tun mit großen Dingen. Vater und Erich Thiele hielten die Grabenkarte in ihren Händen, Vater rechts und Erich Thiele links. Ihre Köpfe lagen dicht beieinander. Vaters Wange glühte und Erich Thieles Narbe an der Unterlippe. Inzwischen war es Abend geworden. Die Sonne stand über dem Pfefferrücken, eine flirrende Tellermine. Der Tag ist wie im Flug vergangen. Ist das wirklich die Sonne? Aus der Regimentsgeschichte. Wochenlang lag die Truppe ununterbrochen im Großkampf, hatte tagelang schwerstes Trommelfeuer über sich ergehen lassen müssen, hatte den ersten großen Ansturm abgeschlagen und dann tagtäglich die kleinen, aber ebenso erbitterten Vorstöße zurückgewiesen. Nicht zu vergessen der verlustreichen Gegenstöße am 20. August. So bedurfte es des rücksichtslosen Einsatzes der ganzen Persönlichkeit der Offiziere, welche selbst der Erschöpfung nahe waren, um die übermüdete Truppe in ständiger Gefechtsbereitschaft und auch im schwersten Feuer aufmerksam und widerstandsfähig zu erhalten. Plötzlich begann es zu regnen. Wir kehrten um, wir stiegen bergab. Wir fuhren zurück in ein Haus voller Bilder, einen Stapel von Büchern, einen Rausch von Flieder. Ich saß den beiden Männern gegenüber. Vater hatte die handgewebte Decke auf den Tisch gelegt. Er schenkte Wein aus und servierte Schinkenbrote. Erich Thiele schlug sein Tagebuch auf und rezitierte ein Gedicht. Es hieß »Mein Weggenosse« und es sprach von seinem Freund, der zu ihm kommen und seine Kräfte aus dem Schlummer zum Wachsein wecken, der bei ihm bleiben und sein Leben aus Worten zu Taten lenken möge. Es sprach von einem treuen Eckhart, der ihn aus Todesland ins Erdenland zurückführen und ihm mit heller Stimme zurufen möge. Bist mitnichten doch so gar verloren, wie du gemeint. Bist mitnichten doch umsonst geboren. Die Sonne scheint. Und Erich Thiele, jung und frisch geworden, bewegte die Lippen, dass die Narbe an seinem Mundwinkel zu glänzen begann wie ein feuriges Mahl, schlug die Augen auf und es schien in diesem Augenblick, als sähe er bis in den hintersten Winkel des Paradieses. Sonne scheint, so tönt's in hellen Klängen, wenn ich ihn fand. Neue Kräfte fühlt ich in mir drängen, mir kaum bekannt. Fand ich ihn, der mir die Kraft gegeben, zu laben dich. Nun so komm, du volles neues Leben, umfange mich. Also, beim Militär hat es mir immer gut gefallen. Und mir ist überhaupt nichts schwer gefallen. Mir hat nichts etwas ausgemacht. Und ich kann auch nur jedem raten, der Soldat wird, er soll machen, was er machen muss. Ich war 5-mal Soldat in meinem Leben. Und nie bin ich misshandelt worden. Wenn man seine Pflicht tut, dann wird man nicht misshandelt. Dann hub Erich Thiele zu singen an. Er sang Spottlieder, die er selbst gedichtet hatte. Er sang mit heller, jugendlicher Stimme. Und Vater, der immer ins andere Zimmer gegangen war, wenn Mutter zu singen begann, der an Weihnachten, wenn wir unter dem Christbaum standen und zweistimmig sangen, erschrocken auf die Baumspitze starrte, ließ sein Gesicht zu einem Lächeln auseinanderlaufen und hörte Erich Thiele zu. Ich schaute Erich Thiele an, er nahm seine Brille ab und nickte mir freundlich zu. Ich schaute Vater an, er zog ein Taschentuch hervor und putzte sich die Nase. Auch ich bin vor Verdun erzogen worden. Ich stand auf und ließ die beiden Männer allein. Gustav Brenze, Landschlag, am 10.9.1960. Wir verabschiedeten uns, wir versprachen uns zu schreiben, wir verabredeten, im nächsten Jahr zusammen an die Somme zu fahren. Aber dann kam ein Brief von Erich Thiele, datiert am 11. April 1980. Vater öffnete ihn und las ihn wie eine Todesnachricht. Der für die Maifahrt nach Sulzbach, Frankreich und die Rheingegend geplante Termin rückt immer näher. Und es wird höchste Zeit, euch mit der traurigen Tatsache vertraut zu machen, dass ich aufgrund meiner gesundheitlichen Situation nicht mithalten kann. Was keinem der Beteiligten wohl schwerer auf der Seele liegt als mir selbst, nachdem ich mich so lange darauf gefreut hatte. Meine Sehverhältnisse haben sich erheblich verschlechtert, sodass ich von Landschaften wenig, vom Sternenhimmel überhaupt nichts mehr habe. Ich fühle jedenfalls deutlich, dass ich mir das Unternehmen Sulzbach-Somme mit den dann notwendig werdenden Etappenstationen an Rhein und Ruhr, mit den damit verbundenen Gepäckoperationen nicht mehr zumuten kann. Mit großer Nachfreude denke ich an das Unternehmen Verdun aus dem vorigen Jahr zurück. Was waren das für schöne Stunden? Und jetzt brennen schon wieder die Augen. Sei du besonders herzlich begrüßt und umarmt von deinem einstigen Chef und lebenslangem Freunde, Erich. 1916. Ludwig Feig, Kanonier, gefallen am 15.09.1916. Friedrich Stark, Unteroffizier, gefallen am 16.09.1916. Wir fahren nicht. Nein, allein fahre ich nicht. Sie hörten Drei Männer im Feld von Ludwig Harich. Vater Alois Garg, Thiele Paul Hoffmann, ich Ludwig Harich, Sprecherin Eva Garg. Toningenieur Heinz Klein, Tontechnik Anne Efferts und Angela Gnad, Regieassistenz Angeli Backhausen. Musik Alfons Nowatzki, Regie Hans-Gerd Krogmann.